Kundgabe 3452. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.3.1945. Berufung der Diener Gottes. Amt, Kraft. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch die Kraft, es zu verwalten. Und so ein Mensch dazu bestimmt ist, das Wort Gottes zu verbreiten, so wird ihm immer und überall aus Gott Kraft zufließen, dass er seine Aufgabe erfüllen kann. Denn dieses Amt ist das Wichtigste auf Erden. Gilt es doch, unzählige Seelen zu erretten vor dem ewigen Verderben. Und darum wird Gott auch für dieses Amt die tauglichen Menschen erwählen. Er wird sie berufen zu seinen Dienern, zu seinen Arbeitern, die für das Reich Gottes tätig sein sollen. Kraft und Gnade strömet ihnen unentwegt zu, solange sie bereit sind, als Diener Gottes auf Erden zu wirken. Und so sie dazu die Berufung von Gott selbst haben. Diese aber ist Voraussetzung, dass sein Wirken erfolgreich ist. Denn nur die von Gott berufen sind, stehen in der vollen Wahrheit, weil sie fähig sind, diese aufzunehmen und weil nur diese Fähigkeit Anlass ist, von Gott berufen zu werden für ein Amt auf Erden, das die Verbreitung seines Wortes anstrebt. Und das muss wohl beachtet werden, denn Gott wird seine Kraft austeilen, wo es gilt, die reine, unverfälschte Wahrheit zu verbreiten. Niemals aber wird geistige Kraft denen zufließen, die im Irrtum stehen, selbst wenn sie sich in der Wahrheit stehend wähnen. Dann nützen sie nur die Lebenskraft, über die ein jeder Mensch verfügt. Doch geistige Kraft mangelt ihnen. Und diese werden auch niemals von Gott berufen sein, sondern sie können erst zu dieser Berufung gelangen, so sie selbst alle Vorbedingungen erfüllen, dass ihnen geistige Kraft zuströmt, dass sie also tauglich werden zur Arbeit für das Reich Gottes. Und also müssen sie durch ein uneigennütziges Liebeleben die Verbindung mit Gott so innig herstellen, dass sie vom Geist Gottes erleuchtet werden und nun den Irrtum von der Wahrheit zu unterscheiden vermögen. Ersterem den Kampf ansagen und nun bereit sind, für die reine Wahrheit einzutreten vor aller Welt. Dann erst berufet Gott sie zu seinen Dienern. Dann erst werden sie tüchtige Arbeiter im Weinberg des Herrn sein und dann auch stets die Kraft empfangen, ihr Amt zu verwalten auf Erden. Doch solange sie noch selbst im Banne des Irrtums stehen, solange sie sich nicht von diesem frei machen, mangelt ihnen die Fähigkeit, Verkünder des göttlichen Wortes zu sein. Immer ist der Wille des Menschen, seine Liebetätigkeit und sein Verlangen nach der reinen Wahrheit Voraussetzung zu einer Tätigkeit auf Erden, die Errettung der irrenden Seelen bezweckt. Da diese Tätigkeit aber eine überaus wichtige ist, erwecket Gott immer wieder Menschen in allen Kreisen, die aus Liebe zu ihm und zu den Mitmenschen ihm ihre Dienste antragen. Und so wie der Mensch willig ist, für das Reich Gottes zu arbeiten, wird er auch ausgebildet für diese Arbeit, vorausgesetzt, dass er sich selbst so gestaltet, um die Stimme des Geistes in sich vernehmen zu können, weil anders ihm nicht die reine Wahrheit aus Gott vermittelt werden kann. Und so wie der Mensch diese Stimme in sich vernimmt, ist er auch von Gott berufen, für ihn tätig zu sein auf Erden. Er wird in der Wahrheit stehen und auch diese Gabe haben, diese weiterzuleiten in verständlicher Weise. Er wird geführt werden vom Willen Gottes. Ihm wird ein Arbeitsfeld zugewiesen werden und es wird ihm niemals die Kraft mangeln zu ununterbrochener Tätigkeit für das Reich Gottes. Denn er ist nun ein Diener Gottes, der ausgestattet wird von seinem Herrn mit allem, was er für seinen Dienst benötigt. Amen.